Paragraph 56, Übung 7. Verwandeln Sie die direkte in die indirekte Rede. Lösen Sie die Aufgabe zuerst in Ihrem Heft und vergleichen Sie Ihr Ergebnis anschließend mit der Kassette. Der Hahn und der Fuchs. Auf einem Baum saß ein alter Hahn. Ein Fuchs, der gerade vorbeikam, sah den Hahn, und da er gerade Hunger hatte, sagte er, er solle doch herunterkommen. Allgemeiner Friede sei unter den Tieren geschlossen worden. Er solle herabkommen und ihn küssen, denn von heute ab seien sie Brüder. Der Hahn nannte den Fuchs einen lieben Freund und entgegnete, dass das eine wunderbare Nachricht sei. Dort sehe er auch zwei Hunde herbeieilen. Sie wollten ihnen sicher auch die Friedensnachricht bringen. Dann könnten sie sich alle vier küssen. Der Fuchs rief eilig, er, der Hahn, möge entschuldigen. Er habe noch einen weiten Weg. Das Friedensfest würden sie später feiern. Traurig, dass er seinen Hunger nicht stillen konnte, lief er davon. Der Hahn aber saß auf seinem Ast und lachte. Es mache doch Spaß, einen Betrüger zu betrügen.